Eine Regensammlerklappe auf Ihrem Dachrinnensystem ist eine der besten Investitionen, die Sie tätigen können. Es reduziert nicht nur die Menge an kostspieligen Wasserschäden, die durch überfüllte Dachrinnen verursacht werden, sondern hilft auch, Regenwasser für den Einsatz in Ihrem Haus zu erfassen und zu speichern. Ein Regensammeln, der Regen sammelt, indem er allmählich langsamer wird und den Überlauf von Ihren Dachrinnen während intensiver Stürme gestoppt wird. Dies geschieht, indem Sie sich wie ein Ventil verhalten, das sich öffnet, wenn starker Niederschläge ein bestimmtes Niveau erreicht, sodass das gespeicherte Wasser in einen Tank oder einen Behälter im Boden unter Ihren Dachrinnen freigesetzt wird. Dieses gespeicherte Wasser kann dann für Gartenzwecke verwendet werden oder es sogar filtern und im Haus benutzt.